Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2-0 in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe Fans des VfL Wolfsburg, Freunde des Wölferradios, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Endlich ein Sieg unter Bruno Labbadia in Freiburg gewonnen. Da reden wir drüber. Und zwar haben wir da besondere Gäste eingeladen. VfL-Fans, die eigentlich in der Schweiz wohnen, trotzdem zu jedem Spiel fahren. Sarah und Ronny sind das. Und dann beschäftigen wir uns natürlich schon am Freitag mit dem Spiel FC Augsburg. Und da habe ich mir eingeladen die Kollegen vom Podcast Zirbelnuss. Das war wichtig. Ja, so ungefähr hat sich das angehört bei mir, als wir die Tore gemacht haben. Alles irgendwie zusammengebrüllt, was irgendwie geht. Und ich glaube, VfL-Fans oder vielen VfL-Fans ist es ganz ähnlich gegangen. Endlich mal wieder ein Sieg. Endlich mal wieder das Gefühl zu haben, da geht was. Endlich mal wieder das Gefühl gehabt zu haben, da hat eine Mannschaft nicht nur gekämpft, sondern gekämpft und hat sich dann letztendlich auch für die Leistung dann belohnt. Natürlich auch begünstigt durch den Spielverlauf, das früher 1-0 durch die Davi mit unbekannter Effizienz jetzt aus den letzten Spielen auch, wo wir ja immer auch ja, aus den ganz, ganz wenigen Möglichkeiten dann auch noch nichts gemacht haben. Jetzt haben wir tatsächlich ja eine unwahrscheinliche Effizienz bewiesen. Die Tore dann, glaube ich, auch zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Freiburg ja, hat wenig entwickeln können nach vorne hin. Also klar, sie waren dann feldüberlegen, weil der VfL wenig gemacht hat. Das ist übrigens einer der wenigen Punkte, die mir richtig nicht gefallen haben am vergangenen Samstag. Nämlich, dass man sich nach dem 1-0 ja, fast komplett zurückgezogen hat. Man hat so versucht, noch ein zweites nachzulegen, weil Freiburg sehr, sehr verunsichert war. So fünf bis zehn Minuten und danach hat man komplett ja, sich hinten reingestellt. Da habe ich gesagt, oh, das wären aber noch lange 80 Minuten hier. Das ist natürlich dann schwierig, wenn man so vorgehen möchte. Aber auf der anderen Seite hat Freiburg jetzt auch nicht massiv zwingend dann agiert und hat auch nicht so viele Chancen rausgearbeitet und hat dann ja auch tatsächlich ja, wenig gegen die Mauer, die dann da stand, gegen die weiße Mauer dazu oder die weiße Wand dann auch entsprechend ausgerichtet. Und das war natürlich gut. Das hat mir insgesamt natürlich auch gut gefallen. Auch die Art und Weise von der Körpersprache her, wie wieder reingegangen worden ist, wieder gegrätscht worden ist, wieder sich in die Schüsse geworfen wurde, wieder versucht wurde, dann vor allen Dingen dann noch in der zweiten Halbzeit, das hat mir wieder besser gefallen, auch mal versucht wurde, wieder Fußball zu spielen. Klar, das ist ausbaufähig, da müssen wir nicht drüber reden. Spielerisch ist das immer noch, ja, immer noch in den Regionen anzusiedeln, wo wir gerade auch ja, unterwegs sind. Aber insgesamt ist das, und das ist, glaube ich, das, was wir am meisten ja, mitnehmen können aus so einem Spiel, das Prinzip Hoffnung. Diese Hoffnung ist wieder da und dieses gute Gefühl, mal wieder gewonnen zu haben und dieses Gefühl jetzt auch tatsächlich, ja, die Klasse auch halten zu können. Und dieses Gefühl, liebe Freunde, das müssen wir uns unbedingt bewahren. Herausheben möchte ich bei dieser ordentlichen Mannschaftsleistung drei Personen. Auf der einen Seite natürlich ja, unseren Debütanten aus dem eigenen Nachwuchs. Paul Jäckel hat es dann auch gleich in die Elf des Tages irgendwie geschafft. Das war ein ganz, ganz souveräner Vortrag, Paul. Ganz saubere Sache, wirklich unaufgeregt. Ich habe ja gehört, der ging ordentlich die Düse. Wenn man das so gehört hat im Vorfeld. Aber davon hat man auf dem Platz gar nichts gemerkt. Das heißt, auf dem Platz voll fokussiert, keine fiese Matenten gemacht, ordentlich geklärt. Mit Robin Knoche auch, glaube ich, eine Stabilisierung oder ein Stabilitätsfaktor, ganz langsam, ein Stabilitätsfaktor an der Seite gehabt. Und da hat man dann auch gesehen, wo dann auch die Stärken liegen. Also wenn die Innenverteidigung tief stehen kann, wie Knoche und dann mit Jäckel, dann brennt da so gut wie nichts an. Also war unwahrscheinliche Lufthoheit auch bei den hohen Denken. Hohen Bällen und insofern, das sind dann halt so die Stärken. Das heißt, spielen wir weiter aufgerückt und müssen dann in die Laufduelle, dann sieht es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Da haben dann andere Verteidiger wie Udokai oder auch Brooks vielleicht noch Vorteile. Aber wenn wir tief stehen müssen, bin ich ja gerade dann hinten noch mit so einem Innenverteidiger-Duo ja sehr, sehr zufrieden. Das ist ja also sehr, sehr sicher, möchte ich mal sagen. Und deswegen Glückwunsch zum Bundesliga-Debüt. Ich hoffe, es kommen noch ganz, ganz viele Spiele dazu für die Wölfe. Und das wollen wir doch alle sehen. Das wollen wir doch sehen, dass Jungs aus dem eigenen Nachwuchs sich da behaupten, Minuten eine Chance bekommen auch letztendlich. Ich hoffe, er bekommt auch nochmal eine mehr, auch wenn jetzt die ganzen Verletzten vielleicht zurückkommen. Aber dass wir das immer wieder auf dem Zettel haben, dass der Trainer das vor allen Dingen auf dem Zettel hat, dann auch immer wieder auf die eigenen Jungs zu bauen. Denn dann, ja, ist es ganz einfach, auch die Fans auf die Seite der Mannschaft letztendlich auch zu ziehen. Den zweiten, den ich so ein bisschen herausnehmen möchte, ist ja mein Spieler der Saison. Habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Cool Castells. Ja, Kuhn hat unwahrscheinlich viel dazu beigetragen, dass wir nicht tiefer unten drin sind, aus meiner Sicht. Ist der Einzige, der massivst Normalform auch bewiesen hat über die vergangenen Wochen und Monate. Und ja, ich hoffe, man kann ihn halten, auch über den Sommer hinaus. Denn ja, wenn man, die Werte haben es, glaube ich, jetzt auch gesagt, irgendwie der beste Keeper der Liga ist, dann wird das Begehrlichkeiten wecken. Natürlich auch bei ihm, der sagt, ja, dann was soll ich hier mal gegen den Abstieg spielen? Das war jetzt zweimal nacheinander in Folge, zwei Jahre hintereinander, das ist doof. Also versuchen wir mal was anderes. Und man könnte es verstehen, aber ich hoffe es natürlich nicht. Zumal er auch tatsächlich, das hat so eine kleine Umfrage ergeben, die ich gemacht habe, wer denn so ja euch von den Wolfsburger Spielern sympathisch ist und wer gut nach Wolfsburg passt. Und ja, da wird Leistung belohnt. Und Kuhn Castells führt damit ganz, ganz weitem Abstand. Ich glaube, letztes Mal, als ich nachgeguckt habe, waren es 45%, die ihn da weit vorne sehen. Und ja, es kann auch weiter abgestimmt werden. Ich stelle die wieder mit unten rein, hier diese Umfrage, weil ich das ganz interessant finde grundsätzlich, wen ihr da auch letztendlich seht, da eine Rolle zu spielen, vielleicht auch eine Führungsperson zu sein und jemand, der auch vorangeht und auch Gesicht des Vereins sein kann. Und wie gesagt, Kuhn hat da sehr, sehr gut reagiert da. Ich meine, und das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, Leute, haben wir uns da echt ins Hemd gemacht vorher da, ob jetzt Nils Holgersson da vorne gespielt hat oder nicht, es war doch Wumpe. Ja, da haben wir ganz, ganz locker das austariert. Ich glaube, der hat einen Torschuss abgegeben und der war auch noch so schlecht, dass ja Kuhn den gehalten hat beim Elfmeter. An seiner Stelle hätte ich den wieder zurückgerollt und gesagt, hier, schieß nochmal, beleidige mich nicht. Ja, also mal ganz ehrlich, das meine ich so damit. Da war so, als das Urteil da aufgehoben wurde, ja, habe ich mich auch drüber aufgeregt, aber so eher aus Prinzip. Aber als dann, was ich dann immer lesen muss, ja, der schenkt uns zwei, drei Dinger ein, jetzt wissen wir ja, wie der Siegtorschütze heißt. Ja, Leute, abwarten, abwarten, nix ist gewesen, gar nichts hat er gemacht da, der Nils Holgersson. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, lasst uns da auch mal vor dem Spiel da mal auch die Bälle ein bisschen flach halten und nicht gleich vorher alles so schwarz sehen. Dieses Spiel ist ein gutes Beispiel dafür, was wir schon, Anführungsstrichen, natürlich schon verloren hatten durch den DFB. Ja, und dann kommt der Didavi und macht da mal eben zwei Dinger. Und das ist der dritte, den ich hier gerne hervorheben möchte, der zwei Butzen gemacht hat. Und zwar nicht irgendwelche, sondern durchaus anspruchsvolle, was ja in seinem Zusammenhang immer eine interessante Vokabel ist. Sehr, sehr gut, effektiv auch abgeschlossen. Ich glaube, er hat zwei Torschüsse abgegeben und die waren auch beide drin. Was mich aber noch mehr beeindruckt hat, ich glaube, der ist 5-6 Mal im defensiven Mittelfeld, ist der gegrätscht, ist hinterhergegangen, hat gekämpft und so weiter und so fort. Und hat sich hinterher noch hingestellt und hat gesagt, ja, ist alles nicht so seine Spielweise. Und natürlich freut er sich mal zweimal getroffen zu haben und so weiter. Aber seine persönlichen Interessen müssen hinter dem Verein zurückstehen. Und das sind natürlich so Äußerungen, ja, die A, sind die natürlich richtig, B, hoffe ich, dass die auch vom Herzen kommen bei ihm und C, ich möchte ihn mögen. Jetzt mal ganz ehrlich, ja, der hat einen schweren Stand, gerade bei den Fans, gerade nach seinem Interview damals, was er da gegeben hat, wo er sich, glaube ich, keinen Gefallen mitgetan hat. Das Thema anspruchsvoll habe ich ja eben auch schon mal so ein bisschen gestreift, aber im Grunde ist er ein geiler Kicker, ja, das ist auch einer, ich meine, wer trifft sonst für uns, muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, und ich möchte ihn mögen, so auch vom Typ her eigentlich, einer, der auch mal die Klappe aufmacht, auch mal ein bisschen edgy ist, wie es so auf Neudeutsch heißt, auch nicht so immer nur so stromlinienförmig, sondern auch mal auch das Maul aufmacht und so ein Krams, das finde ich eigentlich alles gut und deswegen möchte ich ihn eigentlich mögen, auch wenn er, ich weiß, dass er bei vielen Fans da einen schweren Stand hat, aber wenn er weiterhin solche Leistungen bringt, dann glaube ich, kann es da auch alles noch, ja, sich zum Guten wenden und das hoffe ich natürlich dann auch für die kommenden Spiele oder die restlichen Spiele in dieser Saison. Kurz natürlich auch immer wieder der Blick auf die Zahlen, was ich an dieser Stelle gerne mache und wenn wir ihn schon angesprochen haben, Paul Jäckel, dann gucken wir doch mal, was er denn geleistet hat. Eine sehr, sehr gute Quote, 71,4% seiner Zweikämpfe gewonnen, hat über 10 Kilometer abgerissen, 73% Passquote, gerade was das Aufbauspiel angeht, ist noch ausbaufähig, aber unterm Strich, glaube ich, hat er da keine gravierenden Fehler gemacht. Und dann ist ja auch zum Beispiel von Bruno Labbadia Nani Di Mata hervorgehoben worden aufgrund seiner Spielweise. Da gucken wir auch mal auf die Zahlen. 0 Torschüsse, 0 Torschussvorlagen, 0 Flanken. 20% gewonnene Zweikämpfe. Immerhin hat er alle seine Pässe an den Mann gebracht, wenn er sie denn hatte. Und er hat eine 8,9 Kilometer, also ist dann ja irgendwann ausgewechselt worden, erschöpft, Leistung abgeliefert, was jetzt nicht, Anführungsstrichen, überragend ist, aber interessant war, und da müssen wir uns jetzt halt fragen, er ist ja Stürmer vorne, ob uns das reicht, dass er als Defensiver, als erster defensiver Mittelfeldspieler quasi aufläuft. Und der hat den Gegner natürlich genervt. Und das ist ja das, was Bruno Labbadia als positiv herausgestellt hat, dass er da ja auch die Leute richtig angelaufen hat, sich voll zerrissen hat, auch für den Verein, für die Mannschaft und so weiter, was natürlich dann zulasten der Torgefahr letztendlich auch geht. Da muss man sich so fragen, was man möchte, weil natürlich kommt Origi rein, ganz andere Ballbehandlungen, dann legt er da sensationell das 2:0 auf, wo man denkt, ey Junge, wenn du immer so spielen würdest, warum denn nicht immer so? Ne, sensationell gut gemacht, da mit der Hacke vorbereitet und dann ein super Pass, deswegen. Aber ist schon, in der jetzigen Situation passt es, glaube ich, dass Labbadia auf Di Marta setzt und da guckt man natürlich dann auch mal auf das, was er da auch gerissen hat, was dann halt so ja, hervorgehoben worden ist. Und da ist tatsächlich so gewesen, dass Di Marta die meisten Sprints mit auf den Platz oder die meisten Sprints von uns mit auf den Platz gebracht hat, der auch was so die intensiven Läufe angeht, unwahrscheinlich viel investiert hat, ja dann auch ausgewechselt werden musste mit, ja, was weiß ich, was war, waren Krämpfe oder was, wo er sich da auch hingesetzt hat. Also jemand, der sich da auch voll reingehangen hat und ich hoffe natürlich auch, und da bin ich ja auch mal gespannt, dass sich das dann irgendwann auch mal auszahlt im Sinne, dass er auch mal torgefährlich wird. Und ja, vielleicht schon dann am kommenden Freitag, Labbadia wird ja wohl weiter auf ihn setzen, jedenfalls was so die Einsatzbereitschaft und Laufbereitschaft angeht, hilft er uns vielleicht tatsächlich doch im Moment weiter. Auf der anderen Seite, ja, dann müssen aber auch die anderen treffen, so die Brekalos und Malis und die Davies. Und das ist nicht so einfach, glaube ich, gesagt, zumal da auch nicht so die richtigen Alternativen da sind, wenn man die Wok Origi nicht so ganz ja, über den Weg traut oder Victor Osimhen jetzt auch eher ja, Bankdrücker dann auch für den Rest der Saison zu bleiben droht. Da bin ich auch mal gespannt, wie es dann letztendlich auch dann vom Trainer angegangen wird am Freitag. Aber das werden wir dann ja auch alles sehen. Aber gerade auch so das Spiel gegen Freiburg und auch die Situation beim VfL Wolfsburg, die möchte ich gerne besprechen mit meinen ersten Gästen. Nordkurve. Jo, und im Wölferadio begrüße ich jetzt zwei ganz besondere VfL-Fans, nämlich Leute, die nicht in Wolfsburg wohnen und nicht in der näheren Umgebung, sondern in der Schweiz. Und das sind Sarah und Ronny. Grüße euch. Grüezi aus der Schweiz. Hallo. Grüezi, grüezi. Ja, schön, dass ihr Zeit habt fürs Wölferadio heute. Und ihr hattet ja jetzt vor kurzem, ja, am letzten Samstag, um genau zu sein, sozusagen euer Heimspiel, nämlich in Freiburg, ist ja quasi direkt vor der Tür in der Schweiz. Lass uns mal sportlich beginnen. Was hat denn der VfL da besser gemacht in diesem Spiel als vielleicht auch noch die anderen Spiele zuvor? Jetzt außer, dass er gewonnen hat natürlich. Ja, also man muss erstmal nochmal rückblickend auf Berlin schauen. Auf die Defensive musste man mal schauen. Also ich finde, wir haben defensiv sehr, sehr gut gestanden in Berlin. Und in Berlin hat halt eben noch das Quäntchen Glück gefehlt am Tor. Und jetzt gegen Freiburg haben wir es dann endlich mal eben auch genutzt, haben hinten gut gestanden und die Davi hat einen super Doppelpack gemacht. Und ja, es ist eigentlich mal, klappt es jetzt auch mal, ne, mit dem Siegen. Ne? Es hat ja ein bisschen jetzt gedauert und ja, aber jetzt hat es geklappt. Das ist schön. Das ist natürlich und dann noch dann wirklich in unserem Heimspiel. Ne? Also, Heimspiel, zu glauben, ne? Wie viele Kilometer ist das von euch? Für uns sind das 65 Kilometer. Ach so, ja, oder um das Dreh. Ist ja circa eine halbe Stunde brauchen wir. Sarah, aus deiner Sicht, ja, sag mal. Ja, kannst gerne. Ja, ja ich wollte Sarah nämlich die Frage stellen, nämlich quasi die Anschlussfrage, weil Ronny ja so ein bisschen, ich will nicht sagen euphorisch war, es tatsächlich mal mit dem Sieg geklappt hat. Ist jetzt wieder alles gut und der VfL auf dem richtigen Weg oder was muss denn noch besser werden aus deiner Sicht auch in den nächsten Spielen? Alles gut ist jetzt sicher nicht, also das geht nicht von heute auf morgen, denke ich. Aber ich finde, man sieht schon eine klare Verbesserung. A, wie Ronny gerade gesagt hat, in der Defensive stehen wir momentan wirklich super. Also wenig Gegentore gekriegt oder ich glaube in den letzten drei sogar gar keine. Und nach vorne hin haben wir uns ein bisschen mehr erarbeitet, aber es reicht noch nicht. Ich denke, das ist uns allen klar. Diesmal hatten wir einfach das Quäntchen Glück. Ich sage immer, der Fußballgott war dieses Mal auf unserer Seite. Und hat zweimal gepasst, aber das ist ganz klar, dass da trotzdem noch eine Menge Arbeit wartet und die Jungs da weiter hart dran arbeiten müssen, gerade an Standards, denke ich, weil die oft nicht sonderlich so gut aussehen und allgemein einfach die Arbeit nach vorne. Aber man hat jetzt erstmal einen positiven Eindruck und ist ein bisschen euphorisch und ich hoffe, dass das bis zum Ende der Saison noch anhält. Genau, auf diese Euphorie wollte ich nochmal kurz eingehen. Es war ja, und das war ja auch zu lesen, bei ganz vielen VfL-Fans, glaube ich, so ein Brustlöser, so ein Aufschrei, so ein Befreiungsschrei, dass das tatsächlich auch mal jetzt mal wieder geklappt hat. Wie geht's euch damit? Ist das auch so in eurem Wahrnehmungsfeld gewesen, dass du sagst, jetzt hat man so wieder mal ein gutes Gefühl und das nimmt man auch mit in den nächsten Spielen? Oder wie habt ihr denn auch die Saison dann generell erlebt bisher? Schwierig, finde ich. Also ich meine, Euphorie habe ich schon. Ich bin eh ein sehr positiver Mensch. Aber ich erinnere gerne an das 3-0 zu Hause gegen Gladbach. Da war ich Euphorie pur und wurde danach bitter enttäuscht. Also da dachte man, jetzt geht's los, jetzt geht's bergauf. Und dann ging es leider wieder runter. Es war halt jetzt bis zum Freiburg-Spiel wirklich eine ewig lange Wartezeit. Ja. Und jetzt hat es eigentlich mal wieder geklappt. Also dann ist man schon ein bisschen voller Euphorie, sag ich mal, ne? Und jetzt, wenn man den Ausblick. Es braucht hat, nicht viel, ne? Irgendwie. Es braucht nicht viel, sag ich mal, um uns als VfL-Fans auch mal glücklich zu machen, sozusagen. Ne? Ja, man muss ja auch mit den Kleinigkeiten am Glücklichen sein, ne? Also glücklich sein, meine ich. Und ja, wir haben jetzt Augsburg und Gladbach vor Brust und das sind machbare Aufgaben und ich bin da jetzt so ein bisschen schon euphoriert, sag ich mal, ne? Dann schließt er nochmal an, weil ich auch die Frage so zum Ende hin da gerade auch gestellt hatte, wie ihr die Saison denn bisher erlebt habt. Also gerade wenn man so einen Erfolg wie in Freiburg auch so euphorisch dann auch mitnehmen kann, mal als tolles Ergebnis, da ist ja der Rest auch eher ja, bescheiden gewesen, sagen wir es mal so. Ging es euch da ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wie du schon gesagt hast, wir sind eigentlich bei fast jedem Spiel dabei, und gucken uns das immer live vor Ort an und fiebern halt wirklich extrem mit. Das macht das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen krasser, sage ich mal, als Fan. Ich meine, die immer dabei sind, die wissen, wie es ist. Und das ist halt schon eine Berg- und Talfahrt manchmal gewesen, ne? Und jo, war eine krasse Saison. Nach der letzten dachte man irgendwie, ja, jetzt geht's wieder vorwärts, jetzt wird alles besser. Und dann war es leider doch nicht so. Und ich habe wirklich lange gehofft, ja, das kommt noch. Ja, war am Ende leider nicht so, aber ich meine, das Wichtige ist am Endeffekt, glaube ich, dass wir die letzten Spiele jetzt gut absolvieren und auch nächste Saison hoffentlich noch in Liga 1 dabei sind. Ja, natürlich werden wir das sein. Sage ich jetzt ganz einfach mal so. Ihr seid VfL-Fans und lebt in der Schweiz. Wie kam es dazu? Das ist ja jetzt nicht ganz gewöhnlich, sagen wir es mal so, dass das alles so vonstatten geht. Ja, es ist ein bisschen komplex. Also ursprünglich kommt Sarah aus... Mach's einfach für uns. Ja, klar. Es ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Auf jeden Fall, ich komme gebürtig aus Frankfurt. Bin damals, das war um die Jahrtausend, das war 99, 2000, war ich das erste Mal in Wolfsburg im Stadion. Also ich war bis dato noch nie Wolfsburg-Fan. Und mein Vater hatte damals Außendienst bei VW und er hat halt gemeint, dass ich mal mitkommen kann und noch meinen besten Freund mitnehmen kann. Und haben halt gesagt, ihr könnt halt machen, was ihr wollt in Wolfsburg. Und dann haben wir halt gesagt, komm, dann gehen wir ins Stadion. Und das war damals dann gegen Köln und da haben wir 6-0 gewonnen. Ah, gute Entscheidung. Und das Tolle war damals, es kam dann Ordner zu uns und hat halt gemeint, wir sollen mal mitkommen. Und dann hat er uns eben die Kabine vom VfL Wolfsburg gezeigt. Und da kamen halt damals die Spieler raus wie Juskowiak, Novak, Sübesken und ja. Noch am Elsterweg, nehme ich mal an, war das noch, ne? Bitte? Das war noch am Elsterweg, nehme ich das mal an. Das war noch, genau, das war das letzte Jahr, genau. Das war die letzte Saison noch am Elsterweg, genau. Und ja, als dann die Spieler rauskamen, waren wir Feuer und Flamme und seitdem bin ich halt irgendwie wirklich beim VfL Wolfsburg. Also es ist wirklich, ist dann hingeblieben, ne? Also ja, so kann man es eigentlich sagen. Genau, und wir haben uns dann in Frankfurt 2008 kennengelernt und ich war immer Fußball interessiert, einfach weil mein Papa auch immer, ich meine, war ein HSV-Fan, das werden jetzt nicht viele gern hören, aber ich bin halt damit aufgewachsen. Ja, Fußball lief immer zu Hause und ich hatte aber nie wirklich einen Verein, wo ich hingehört habe. Und dann haben wir uns 2008 kennengelernt und Ronny hat einmal gesagt, als wir dann, das war sogar in unserer Meistersaison, haben wir dann in Frankfurt gespielt und Ronny, komm, wir gehen ins Stadion. Und das war für mich irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis. Und dann haben wir das bei einem Auswärtsspiel sozusagen. Genau, genau. Und da haben wir auch 2-0 gewonnen, das weiß ich noch. Und einfach diese Atmosphäre. Ich meine, Frankfurt ist ja jetzt von der Stimmung her meistens zumindest cool. Ne? Also es ist schon eine krasse Stimmung, es sind krasse Fans. Und das hat mich so geflasht. Und jo, dann hat er mich immer mehr mit ins Stadion genommen. Und dann hat es mich halt immer mehr infiziert, sage ich mal, mit dem grünen Blut. Genau, und dann hat sich das mit den Jahren einfach so gesteigert, dass wir dann immer mehr zum Fußball gefahren sind und mittlerweile möchten wir halt einfach gar kein Spiel mehr verpassen. Und irgendwann seid ihr in die Schweiz gezogen. Genau, also wir sind damals von Frankfurt erstmal nach München 2010, einfach immer aus beruflichen Gründen. Und in München hat es uns nach knapp 5 Jahren einfach nicht mehr gefallen. Ja, auch die Bayern-Fans waren ein Grund dafür. Schön. Und dann haben wir gesagt, wir wagen einen Neuanfang, weil wir beruflich einfach auch nicht mehr zufrieden waren. Genau, und so hat es uns dann in die Schweiz gezogen. Und ihr versucht trotzdem, möglichst viel von den Wolfsburger Spielen letztendlich auch zu sehen. Wie macht ihr das? Habt ihr eine Schweizer Bank überfallen oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, also wir geben schon viel auf dafür. Auch übelste Jetlags, ne? Ich meine, wir waren öfters sonntags auf Spielen und sind am Montag früh schon arbeiten gegangen. Also so ja. Phasen hatten wir auch schon durch. Wenn ihr jedes Spiel ein Auswärtsspiel ist. Irgendwo. Also das so mit Freunden zum Beispiel, wo wir hier in die Schweiz gekommen sind. Wir haben relativ viele Leute kennengelernt, auch schnell kennengelernt. Und die haben das anfangs nicht verstanden. Die dachten noch, das ist irgend so ein kleines Hobby. Wir so, nee, das ist kein Hobby, das ist eine Leidenschaft. Und die mussten das dann auch akzeptieren, dass wir eben eigentlich fast kein Wochenende da sind. Ja. Und es ist so, ich meine, verdient man in der Schweiz natürlich nicht schlecht. Aber auch wo wir in München gewohnt haben, haben wir das immer schon so häufig gemacht. Also das ist einfach so. Du, ihr müsst ja nicht rechtfertigen, alles gut. Ist alles gut. War auch mehr ein bisschen flapsig gemeint von mir. Ja, nee, klar, alles gut. Aber ja, das muss schon finanziert werden. Ne? Also das ist schon eine Stange Geld, die wir da monatlich liegen lassen. Ja. Und umso ärgerlicher ist es dann natürlich, wenn dann so eine Leistung abgeliefert wird, wie es größtenteils der Saison gewesen ist. Da sollte man sich von eurem Einsatz was abschneiden, glaube ich. Klar, aber ich meine, wir müssen auch in den schlechten Zeiten trotzdem hinter dem Verein stehen und das machen wir trotzdem. Und es ist ja nicht nur, dass wir nur wegen den Spielhof fahren. Wir haben viele Leute dort kennengelernt und es macht einfach Spaß, immer bei dem Verein zu sein und Das wollte ich auch gerade fragen. Genau, das ist, wie seid ihr eigentlich dann an ihn gebunden? Also ihr seid ja weder gebürtige Wolfsburger, noch jetzt quasi da wohnhaft oder beziehungsweise müsst dann sozusagen ja auch immer anreisen. Wie seid ihr da eingebunden? Seid ihr in einem Fanclub auch? Wie läuft das? Ihr könnt gerne auch grüßen, wenn ihr mal möchtet, ist auch kein Problem. Normalerweise ja ein bisschen verpönt im Radio, aber Fanclub, wir können das gerne machen. Also im Fanclub sind wir nicht. Wir haben einfach viele, viele, viele Leute kennengelernt und ja, bei dem übernachten wir auch meistens. Das kam eigentlich so mit den Jahren dann wirklich meistens eigentlich eher auswärts, dass man kam mit irgendjemandem ins Gespräch und so mit den Jahren hat sich das einfach zu einem richtigen Freundeskreis entwickelt. Also es sind ja eh meistens auswärts auch gerade die meistens immer die gleichen Leute. Und dann kennt man sich, dann grüßt man sich, irgendwann kommt man ins Gespräch. Und so hat sich das eigentlich nach und nach aufgebaut. Ihr seid auch in der Nordkurve dann. Das ist, ne, da sieht man dann natürlich auch häufig Fans, mit denen man ins Gespräch kommt. Ja. Und so kam das dann eigentlich zustande, größtenteils. Ihr seid dann auch in der Nordkurve, hatte ich gerade noch richtig, gefragt. Richtig, ja. Also wir haben dieses Jahr endlich eine Dauerkarte in der Nordkurve gekriegt. Ja. Wir haben die letzten 2 Jahre am Arsch der Welt gesessen. Weil wir einfach keine Dauerkarte für die Nordkurve bekommen haben. Dieses Jahr hat es endlich geklappt. Ja, sehr schön und auch verdient, würde ich sagen. Danke. Sagt mir doch einmal in kurzen Worten, was macht für euch denn den VfL aus? Also wenn das, ihr sagt, ihr sprecht von Leidenschaft, wenn man so viel investiert, auch für sein Hobby und so, oder für seine große Liebe im fußballerischen Bereich. Was macht für euch denn der VfL aus? Ich finde einfach, das ist unglaublich familiär. Ja. Also das ist, ob das jetzt unter den Fans ist oder auch diese Fanabende, die es gibt, ja, dass man so nah an die Spiele, an Trainer, an den ganzen Trainerstab ran kann. Ich finde, das macht den VfL unglaublich aus. Ja, dieses unglaublich fannah. Das hat man so bei anderen Vereinen, erlebt man das nicht oder nur in den seltensten Fällen. Und dann eben, wie gesagt, Freunde, die wir einfach über die Jahre haben. Das sind einfach, die Gründe für uns, warum uns das Ganze so Spaß macht. Würde ich das jetzt mal auch in deinem Namen einfach mal so sagen. Ist doch eine schöne Sache. Wie nehmt ihr denn dann den Verein im Moment wahr? Also alles, was auch so drumherum vielleicht passiert, ist ja, hat ja ganz viele Dimensionen, das ist ja auch gerade angesprochen bei Facebook und so, da haltet ihr euch ja auch auf dem Laufenden oder tauscht euch aus mit anderen Fans. Wie nehmt ihr den Verein wahr im Moment? Ronny vielleicht mal. Die schweren Fragen stelle ich mal Ronny. Wie nehmen wir den Verein wahr? Also wir haben ein gutes Umfeld, finde ich, wir haben eine gute Struktur, eben Bundesliga-tauglich, finde ich, ja, also... Ja, was soll ich da kurz vielleicht sagen? Auch so die Stimmung drumherum, also was gerade so auch abläuft, also wie da auch miteinander umgegangen wird und was gerade, also was viel auch diskutiert wird, vielleicht auch gerade, was toucht euch da auch? Also wir hatten ja erstmal so vor kurzem, ist jetzt noch nicht ganz so lange her, wo Spieler und Fans sich so ein bisschen voneinander distanziert haben. Das hat mich persönlich immer extrem mitgenommen, weil ich da überhaupt kein Fan davon bin. Also ich bin. Wenn ich nicht klatsche, dann ist das schon viel, ja. Also weil ich will den Spielern schon irgendwie zeigen, hey Leute, wir stehen hinter euch, wir geben alles für euch, ne? Und als dann dieser Eklat war, also Eklat ist vielleicht zu krass gesagt, aber als die Fans und die Spieler ein bisschen voneinander sich entfernt haben, das war für mich schon so ein Punkt, wo ich mir dachte, scheiße, wie geht's denn jetzt weiter? Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass sich das doch immer wieder weiter annähert und weiter annähert. Die Spieler kommen ja mittlerweile auch wieder in die Kurve und suchen das Gespräch. Von dem her habe ich schon die Hoffnung, dass sich die Stimmung weiter bessert. Und ja, wir eben alle vorausschauen und vor allem alle zusammenarbeiten. Das, denke ich, ist das Wichtigste. Die Spieler brauchen uns Fans. Und ja, wir hoffen, dass die Spieler uns in der ersten Liga halten. Dann habe ich, glaube ich, hast du die letzte Frage schon oder die Antwort auf die letzte Frage, die ich gerade stellen wollte, schon vorweggenommen. Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft des VfL? Dann klammern wir mal den Klassenerhalt mal raus. Ich glaube, das wünschen wir uns alle, aber so vielleicht auch mal in die Glaskugel geguckt. Was kann denn noch besser werden bei uns im Verein? Ja, vielleicht mal eine bessere Transferpolitik als in den letzten 2 Jahren vielleicht. Ja, einfach vielleicht eben mal jetzt nächste Saison einfach mal vielleicht einen Rundumschlag machen, neue Spieler holen vielleicht. Erstmal stabilisieren. Stabilisieren auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Also einfach, ja, was wünsche ich mir? Einfach erstmal nächste Saison stabilisieren und einfach, mal wieder nicht um Abstiegskampf spielen. Das wäre vielleicht mal ganz schön. Das wäre toll, ja. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Da, glaube ich, unterschreibt jeder VfL-Fan. Das waren Sarah und Ronny, VfL-Fans aus der Schweiz und trotzdem bei fast jedem VfL-Spiel dabei, mit Dauerkarte in der Nordkurve, ganz, ganz glücklich darüber und verdient dieses Jahr endlich auch eine bekommen. Und ja, vielen Dank, dass ihr Zeit hattet und danke für das Gespräch. Danke auch. Danke ebenso. Kurzpassspiel. Ja, am vergangenen Samstag ist der FC Bayern ja deutscher Meister geworden. Boah, ist das spannend wieder. Du leckt mich am Pinsel. Ey. Meine Güte, war das spannend diese Saison. Einzig und allein Jupp Heynckes, dem habe ich es irgendwie gegönnt, weil ja, als er kam, lief irgendwie nichts bei Bayern. Und als er ging, ja, haben sie irgendwie die Chance wieder aufs Triple. Und die Art und Weise, wie er sich da auch vorgestellt hat und wie er gewirkt hat und so. Und ja, es ist ein netter Typ, ein Gentleman, glaube ich auch. Und das muss man auch mal würdigen. Und irgendwie, egal was er anpackt, das wird irgendwie zu einem Erfolg, habe ich so den Eindruck. Und jetzt gibt es da noch eine kleine Liste von 10 Dingen, die Jupp Heynckes dieses Jahr irgendwie noch erreichen würde. Nämlich auf Platz 10 4 Titel. Meister, Pokalsieger, Champions League-Sieger und Weltmeister. Er würde auf Platz 9 den BTSV sogar zum Aufstieg führen. Auf Platz 8 Jupp Heynckes gewinnt Germany's Next Topmodel. Auf Platz 7 André Schürrle wird Torschützenkönig. Auf Platz 6 ein ausverkauftes Stadion beim Heimspiel von Hertha BSC. Auf Platz 5 ein Presseauftritt von Franz Beckenbauer, würde Jupp Heynckes wahrscheinlich auch noch hinkriegen. Auf Platz 4, der Videobeweis wird abgeschafft. Auf Platz 3, nur noch Bundesliga-Samstagsspiele wird es künftig geben. Auf Platz 2, Jupp Heynckes sorgt dafür, dass Donald Trump und seine Pornodarstellerin doch noch heiraten. Und auf Platz 1 der Dinge, die Jupp Heynckes dieses Jahr auch noch erreichen würde, Der VfL Wolfsburg kommt in die Europa League. Thomas Tuchel wird ja neuer Trainer bei Paris Saint-Germain, das Weltstar-Ensemble, was irgendwie doch nicht weiterkommt. Jedenfalls nicht in der Champions League mit Draxler, Neymar, Mbappé, was weiß ich, Cavani, wer da noch alles spielt. Ja, und jetzt dann halt Thomas Tuchel wird es dann versuchen, den Club da vor allem international noch weiter nach vorne zu bringen. Und Paris und Tuchel, das passt ja ganz gut, da kann er nämlich noch einen kleinen Nebenjob übernehmen. Er wird nämlich noch Ernährungsberater bei einer Modenschau von Karl Lagerfeld. Kuriose Nummer aus Indien, dort haben nämlich Fans des FC Arsenal ihr neugeborenes Kind Özil genannt. Ja, so, als, ja, weil sie große Fans des Clubs sind sozusagen, ja. Da kann man ja fast froh sein für das Kind, dass Oxlade-Chamberlain jetzt bei Liverpool spielt. Kombinationsspiel. Ja, und das Kombinationsspiel im Wölferadio, das spiele ich natürlich sehr, sehr gern und traditionell mit einem, ja, Verantwortlichen hätte ich jetzt fast gesagt, oder jemand, der sich voll reinhängt für den gegnerischen Verein. Ja, da höre ich ihn schon lachen im Hinterkopf. Und das ist der Stefan Urban vom Podcast auf die Zirbelnuss. Hallo Stefan. Grüß euch. Ja, Meistermacher können wir dich ja nennen. Oder euch. Um das, gleich mal richtig schön, um gleich mal richtig in die Kerbe zu setzen. Aber die Frage ist natürlich, 1-4, war das eingepreist gegen Bayern oder hat das irgendwelche Auswirkungen für euch? Im Verlauf des Spiels war ja die Hoffnung dann sogar, dass es vielleicht für einen Sieg oder sogar oder mindestens einen Punkt reicht. Aber ja, normalerweise, also ich habe die letzten Spieltage mal so durchgetippt und so mal überschlagen, was es zu holen gibt. Und Bayern war dann schon immer klare Niederlage eigentlich eingerechnet. Ja gut, das ist ja, geht ja den meisten so, dass wir, jeder Punkt gegen Bayern ist ja sozusagen Bonus, wenn man so möchte. Ja. Die Frage jetzt zu eurem Saisonverlauf, lasst ihr jetzt austrudeln hinten raus, weil es für euch nach oben und auch nach unten wenig geht, oder ist damit eigentlich eher nicht zu rechnen? Jetzt hast du die Möglichkeit zu warnen oder zu mahnen. Ich hoffe es nicht. Es wollen sich ja die einen oder anderen vielleicht noch für ihre Nationalmannschaften empfehlen. Und es ist auf jeden Fall so, dass man jetzt trotzdem ausgerufen hat, dass man mindestens die 40 Punkte noch schaffen will, so schnell wie möglich. Dass man auch da wirklich nichts mehr anbrennen lässt, weil ja rechnerisch noch theoretisch was nach unten gehen könnte. Ja, aber da rechnet ihr doch nicht, da rechnet ihr doch nicht ernsthaft mit, oder? So, ja, oder ist das immer noch so ein Hinterkopfding? Na, es ist halt so typisch FC Augsburg, da schiebt man so lange als Vorwand vor sich her, bis man auf einmal im Europapokal steht. Sehr schön, sehr schön. Unterschätzen lassen. Genau. Unterschätzen, ja, das ist ja gut, das ist ja nicht verkehrt, wenn es dann so letztendlich läuft, wie es in der Hinrunde gelaufen ist, erfolgreich für euch. Wie seid ihr denn überhaupt dann jetzt zufrieden mit dem Verlauf der Rückrunde? Hattet ihr euch da so insgeheim doch ein bisschen mehr ausgerechnet, nachdem es eigentlich ganz gut lief? Oder was sind so auch die Baustellen vielleicht noch bei euch? Ja, es ist auf jeden Fall, die Hinrunde hat dann vielleicht sogar Begehrlichkeiten geweckt, dass man sich ausgerechnet hat, dass vielleicht doch noch irgendwie zumindest Platz 7 oder 6 so rausspringen könnten. Achso, habt ihr tatsächlich so ein bisschen europamäßig geliebäugelt, durchaus schon. Ja. Also, ach, guck an. Zumindest so stark, wie die Hinrunde dann gelaufen ist, war es vielleicht möglich, aber dann kamen natürlich ein paar schlimme Verletzungen dazu, die das eigentlich unmöglich gemacht haben. Und dann hat man auch sich auch ein bisschen ein Stück weit entzaubern lassen, weil man dann doch zugleich immer wieder die gleichen Systemiken, die zwar gut funktionieren haben in der Hinrunde, aber die, wo sich dann der Gegner auch drauf eingestellt hat. Und dann ging es jetzt vor allem daheim, jetzt mit, glaube ich, 4-5 Niederlagen in Folge, dann zuletzt eigentlich gar nicht mehr so gut. Aber dafür stehen wir ja eigentlich recht gut da und sind ja immer noch voll im Soll, was man vor der Saison ausgerufen hat. Hör ich da so eine leichte Kritik am Trainer raus? Manuel Baum, so von wegen, dass man sich dann halt hat ausgucken lassen oder das, was man in der Hinrunde gut gemacht hat, dass man sich da so ein bisschen drauf ausgeruht hat? Ja, beziehungsweise, dass er so den Tick, den viele Trainer haben, ja, ich, wir haben jetzt gegen, keine Ahnung, gegen Frankfurt 3-0 gewonnen, dann kann ich natürlich 1-1 die gleiche Startelf ins nächste Spiel nehmen und muss nicht viel ändern. Und das ist natürlich mittlerweile in der Bundesliga dann auch nicht mehr so. Man muss halt sich auch immer an Gegner anpassen und das haben viele Mannschaften in der Bundesliga jetzt die in der Rückrunde besser gemacht als wir. Wobei man ja auch sagen muss, dass das Niveau der Liga ja so ist, dass da durchaus mit Ausnahme von Bayern jeder jeden irgendwie schlagen kann. Also jetzt Schalke, HSV ist so ein Beispiel, Leverkusen ist so ein Beispiel, verlieren gegen Köln und putzen dann Leipzig von der Platte. Also das ist doch eher, also sagen wir, das Problem haben ja alle Vereine. Ist ja jetzt kein Augsburger Ding, würde ich sagen. Ja, das andere ist halt, dass man dann auf einmal, dadurch, dass es wieder so gut lief, ist es immer so, der FCA schwankt dann immer so zwischen, solange wenn sie unterschätzt werden, können sie immer auf Konter spielen und so lief das auch gut in der Hinrunde. Und dann auf einmal, wenn sie dann so weit oben sind, müssen sie selber das Spiel machen, weil sich die Gegner hinten reinstellen. Und dann, das ist so die ganz schwierige Phase, wo bloß die Supermannschaften eigentlich selber das Spiel machen können, wenn der Gegner tief steht und das dann auch durchbrechen können. Gut, das Problem haben wir ja jetzt nicht, weil am Freitag seid ihr aufgrund der Tabellensituation ganz klarer Favorit. Yeah. Wenn ihr da kommt. Oder wie sieht das aus, was wenn du da mal einen Blick drauf wirfst, Freitag, Erwartungen ans Spiel, was glaubst du denn, wie sich das entwickelt? Also erleben wir ein typisches Wolfsburg gegen Augsburg-Spiel? Das waren ja immer so, ich habe das hier letztes Mal immer schon gesagt, irgendwelche Schweinespiele. Ne? Hinspiel war ja auch so ein fieses Ding. Und mit so einer ganz komischen roten Karte, die da per Videobeweis noch ausgesprochen wurde. Und waren wenig ansehnliche Spiele meistens, sagen wir es mal so. Wo rechnest du denn mit? Ja, also ich denke, Wolfsburg hat dann eher daheim vielleicht noch mehr Anspruch, was zu zeigen, aber wir haben ja die Woche davor gegen Leverkusen, so ähnlich könnte es wahrscheinlich laufen, da sind wir dann auf einmal sehr tief gestanden, das hat dann schon so ein bisschen an Dirk Schuster erinnert. Und das könnte natürlich so ähnlich laufen, dass es sehr langweilig wird. Wenn wir so ähnlich wie gegen Bayern die erste halbe Stunde spielen, wo wir sehr, sehr aggressiv den Gegner hinten reingedrückt haben, könnte es auch ein offener Schlagabtausch werden, dass dann Wolfsburg über Konter dann immer gegenschlägt und könnte hin und her gehen. Was natürlich für den neutralen Zuschauer vielleicht das spannendere Spiel sein könnte. Ja, das auf alle Fälle. Ich bin selbst mal gespannt, weil ich nicht so eine richtige Vorstellung habe, weil das Spiel gegen Freiburg, was wir hatten, das war ja so, ja, also der Spielverlauf so schnell in eine Richtung gezogen, nämlich mit dem frühen 1-0 nach 2 Minuten. Und danach hat man sich ja hauptsächlich aufs Verteidigen dann konzentriert in dem Sinne. Und ich fürchte, das wird eher so ein Sicherheitskick wieder werden von beiden Seiten. Also jetzt auch gegen Augsburg, weil die Augsburger würden, glaube ich, auch einen Punkt unterschreiben oder sehe ich das falsch? Ja, also vor allem mit der Augsburger denke, dass man jetzt nochmal auf Nummer sicher gehen muss im vermeintlichen Abstiegskampf, muss man direkt die Konkurrenz auf Distanz halten. Und natürlich ist es so, bei mir im Hinterkopf ist, wenn wir gewinnen und Mainz verliert, sind wir eigentlich so gut wie durch, weil es dann nur noch über Tordifferenz geht für Mainz. Und deswegen wäre natürlich ein Sieg nicht schlecht, dass man wirklich planungsfest sicher ist. Aber ja, ich denke, man wird das dann doch vorsichtig offensiv wahrscheinlich angehen. Von Personalseite bei euch, jetzt nach dem 1-4, gibt es da Änderungen, irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche Verletzten, die zurückkommen oder die ausfallen jetzt schon mal, wo man sagen muss, oh, da müssen wir mal drauf achten oder da habt ihr Glück, dass der nicht spielt? Ja, auf jeden Fall Finn Bogason, der war eigentlich schon angekündigt für Bayern und hatte dann noch so leichtes Zucken im Muskel, das der zugemacht hat und war deswegen nicht im Kader. Und den, denke ich, wird man dann gegen Wolfsburg zumindest auf der Bank sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er von Anfang an spielt und dann müsste wahrscheinlich Kuh rausrücken. Und dann wird es natürlich ein bisschen ein Zacken noch offensiv stärker für den FCA. Ja, also wie gesagt, Finn Bogason ist ja durchaus eine Verstärkung, wenn er auf dem Platz steht für die Augsburger. Da muss unsere Innenverteidigung dann auch entsprechend aufpassen. Zum Schluss die Frage, was tippst du denn? Also das übliche Unentschieden, was jetzt gegen Wolfsburg geht diese Saison? Oder glaubst du doch, ihr könnt mehr mitnehmen? Ich hoffe doch auf ein 2-1 für uns. Ach, doch. Na, sieh mal einer, guckt. Ja, da ist ja dann doch jemand sehr selbstbewusst. Ja, ich werde es ja sehen. Ich werde es ja live kommentieren mit dem Wölfe Radio. Wir haben ja sozusagen beim VfL die Kooperation, dass wir Wölfe Radio Arena live machen und dann das Ganze dann aus dem Stadion direkt berichten. Mal gucken, wie die Augsburger und die Wolfsburger sich am Freitag so anstellen. Das war Stefan Urban. Er ist sozusagen, ich will nicht sagen, mein Pendant vom FC Augsburg, aber die Podcast-Geschichte auf die Zirbelnuss, das macht er ganz erfolgreich und sehr, sehr beliebt auch. Und ich danke dir für das Gespräch. Gerne, gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Warum sitzen Eintracht Braunschweig-Fans immer hinter dem Fernseher? Na, sie suchen da Kabel 1. Fan-Infos. Schöne Aktion am kommenden Freitag zum Spiel gegen Augsburg, übrigens noch von der aktiven Fanszene. Da schmeißen nämlich die Ultras von den Green White Angels, Weekend Brothers und Wilden Wölfe mal eben 3 Fässer Bier. Und das wird ausgeschenkt ab 18:30 im Nordkurvensaal für 1 Euro für den halben Liter. Da kann man nicht meckern, solange der Vorrat reicht. Also hinter, ich lasse mich da auf alle Fälle auch nochmal sehen. Kleine Snacks zu fanfreundlichen Preisen gibt es da sowieso ja immer. Deswegen lohnt sich auf alle Fälle, da vorbeizuschauen. Vorher ziehe ich mir nochmal die geile Jacke, glaube ich. Habe ich ja auch bestellt, da am Container bei den Weekend Brothers. Und die sind ja auch angeblich da. Da werde ich dann mal nach dem Rechten schauen und mir das dann ja auch besorgen. Dann sind unsere Wölfinnen am Start. Und zwar am Sonntag, da geht es um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Da sind ja unsere Frauen Seriensieger sozusagen. Und da kommt die SGS Essen um 15.15 Uhr ins AOK-Stadion. Also, wer Bock und Zeit hat, Abmarsch. Und ja, übernächste Woche geht es dann sogar um den ganz dicken Pott. Da kommt dann, glaube ich, Chelsea. Aber da werde ich nochmal gesondert darauf hinweisen, hier auch im Wölferadio, was das Spiel unserer VfL-Frauen dann in der Champions League angeht. Jetzt erst einmal am Sonntag, Pokal-Halbfinale. Und wenn das klappt, super Geschichte. Deswegen Daumen drücken und am besten auch gerne hingehen. Großes Thema war ja auch das Thema Dauerkarten diese Woche nochmal. Da gehen ja jetzt auch die Schreiben raus, dass die Betroffenen, die von der 10-Spiele-Regelung nicht Gebrauch gemacht haben, beziehungsweise nicht mindestens 10 Spiele besucht haben, dann ja ihre Dauerkarte gekündigt bekommen vom VfL. Da gab es eigentlich gar keine große Diskussion. Die breite Mehrheit, auch was die Fanszene und so weiter angeht, haben dem zugestimmt und auch das Ganze damals ja mit auf den Weg gebracht und fanden es auch gut, dass da der VfL auch hart geblieben ist, gerade jetzt, wo es nicht läuft, sondern da auch dann tatsächlich standhaft geblieben ist und da nicht jetzt irgendwelche Sonderregelungen noch aus dem Hut gezaubert hat und so. Ich finde ja persönlich auch, das ist vollkommen richtig so. Letztendlich ist es auch eine Regelung, die keinen überraschen kann. Und diese Nummer mit den, 100 Karten, wo gar kein Spiel abgebucht worden ist, Leute, das geht nicht. Und wir haben es ja vorhin gehört hier, so Hardcore-Fans wie Ronny und Sarah, die warten da Anführungsstrichen jahrelang, dass sie mal eine Karte in der Nordkurve bekommen und dann hörst du sowas, das geht irgendwie nicht. Deswegen finde ich das auch in Ordnung so, dass das so gemacht wird, weil ganz ehrlich, man hat die Möglichkeit, Härtefälle klammere ich jetzt mal aus, aber man hat immer die Möglichkeit, wenn man da nicht hingeht, das an die Ticketbörse zu stellen, das zählt dann als gesuchtes Spiel oder man gibt es irgendeinem bekannten Kumpel oder sonst was weiter, dass da hingegangen wird. Also das ist machbar in dem Zusammenhang und wir wollen ja letztendlich auch in guten wie in schlechten Zeiten die Leute da haben und nicht nur die sich aufgrund der Preise dann mal so Spiele wie gegen Bayern nur gegen Dortmund angucken möchten, weil das dann sich preislich immer noch irgendwie rechnet. Das kann es ja nicht sein, dass wenn wir da so eine humane Preispolitik haben, gerade auch in der Nordkurve, dass dann Leute gar nicht hingehen und die Karte blockieren. Also sowas nicht, deswegen finde ich das gut und jetzt dann auch entsprechend die Schreiben sollte jetzt auch keinen dann überraschen, was das angeht. Und man hat ja auch immer die Möglichkeit, wenn man die Karte nicht mehr bekommt, dass man sich dann an anderer Stelle dann um eine neue bemüht. Ja, da bin ich sowieso mal gespannt, wie das ausschaut in der kommenden Saison, was jetzt die zwei Katastrophen spielt Zeiten angerichtet haben und ob es da weitere Rückgänge gibt. Ich würde es mir nicht wünschen, ehrlich gesagt. Ich hoffe natürlich darauf, dass weiterhin die Leute zum VfL kommen und ja, hoffentlich dann auch dann weitere erstklassigen Fußball bei uns sehen können. Und das ist für mich so die große Gefahr, die lauert, und das vielleicht nochmal als Schlussappell und Schlusswort an dieser Stelle. Wenn wir jetzt glauben, nur durch einen Sieg gegen Freiburg sei irgendwie alles gut oder seien wir da auf dem richtigen Weg oder sonst irgendwas, und dann wird das nicht funktionieren. Also es ist sehr, sehr oft gewesen in der Vergangenheit, gerade dann auch von Seiten der Mannschaft, da hat man ja das Gefühl gehabt, jetzt geht irgendwie was, dann hat man sich auf den, was weiß ich was, auf den Lorbeeren ausgeruht oder ich weiß nicht, wie man das sonst umschreiben soll, und hat dann wieder den Schritt weniger gemacht und dann ist das nächste Spiel wieder in die Hose gegangen oder die nächsten Spiele hat man keine Konstanz reingekriegt. Und ich hoffe mal, dass das eher ja auch von Seiten von Bruno Labbadia immer wieder angemahnt wird und gesagt, Leute, wir können uns da nicht drauf ausruhen. Die Mannschaft hat entsprechend reagiert, Maximilian Arnold hat es gesagt, Kuhn Castells hat gesagt, wir haben nichts erreicht und so weiter. Ich hoffe, das ist dann auch ja auf fruchtbaren Boden gefallen und wir können es uns dann am Freitag auch letztendlich im Stadion angucken und uns davon auch überzeugen, dass es bei der Mannschaft tatsächlich gefruchtet hat und dass vielleicht der Sieg in Freiburg nur etwas war fürs Selbstvertrauen, dass dann wieder ein bisschen mehr vorhanden ist und wir dann auch ja besseren Fußball letztendlich auch spielen, mutigeren Fußball, und das kämpferische Element hat ja durchaus gestimmt die letzten Spiele, und wenn wir da ein bisschen drauf aufbauen und das Selbstvertrauen mitnehmen und uns nicht drauf ausruhen, jetzt nur weil wir mal wieder gewonnen haben, dann sehe ich da sehr, sehr positiv auch in die nächsten Spiele. Und ja, wer möchte, ich habe es ja eben schon mal im Kombinationsspiel angekündigt oder auch schon mal gesagt, wir werden das Spiel wieder bei Wölfe Radio Live übertragen. Ist ja auch ein Eurosport-Spiel, dann hat ja wahrscheinlich auch nicht jeder den Player zu Hause. Also noch ein Grund mehr einzuschalten und dann live, wer nicht ins Stadion kommt. Wie gesagt, wichtig ist erstmal, kommt alle, aber es ist ja wahrscheinlich dann auch Freitags nicht immer allen möglich, um diese Uhrzeit dann ins Stadion zu gehen. Aber bitte kommt alle ins Stadion, und wer nicht kann, der schaltet bitte Wölfe Radio Arena live ein und wird dann mit mir und dem lieben Malte wieder auf dem Laufenden gehalten. Und wir lassen euch natürlich auch wieder zu Wort kommen. Das ist uns ganz wichtig, dass die Fans da auch eine Plattform bekommen. Und dann gehen wir nochmal richtig steil und geben mal richtig Gas im Abstiegskampf. Und zumindest wir auf der Tribüne dann im Wölfe Radio werden alles geben, dass wir die 3 Punkte in Wolfsburg behalten. Ja, das wäre es soweit. Ich danke an Sebastian und Wolfgang für die inhaltliche und Norman für die technische Unterstützung. Und ja, hoffe natürlich dann morgen auf 3 Punkte gegen Augsburg. Dann sieht es alles wieder ein bisschen freundlicher aus, finde ich. Und ja, dann sage ich das, was ich immer sage. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. immer nur du, nur der VfL.